Erster aus Ises Familie kommt ein neuer Spross. Ein Zweig wächst aus seiner Wurzel. Zweiten Gottes Geist wird auf ihm sein. Er wird weise und klug sein. Er wird gute Ratschläge geben und stark sein. Er wird Gott kennen und ehren. Dritter, er wird Gott lieben und ehren. Er wird nicht nur sehen, was seine Augen sehen. Er wird nicht nur hören, was seine Ohren hören. Vierter, er wird den armen Menschen gerecht helfen. Er wird die Bösen bestrafen. Seine Worte sind wie ein Stock. Er wird die Gottlosen töten. Fünfter, er wird immer gerecht sein. Er wird immer treu sein. Das ist wie ein Gürtel für ihn. Sechster, der Wolf wird beim Lamm liegen. Das Kalb und der junge Löwe fressen zusammen. Ein kleines Kind wird sie führen. Siebter, die Kuh und die Bären fressen zusammen. Ihre Jungen liegen nebeneinander. Der Löwe frisst Stroh wie eine Kuh. Achter, ein Baby spielt am Loch einer Schlange. Ein kleines Kind legt seine Hand auf eine Schlange. Neunter, niemand wird Schaden tun. Niemand wird Böses tun auf meinem heiligen Berg. Das Land wird Gott kennen. Es ist wie Wasser, das das Meer bedeckt. Zehnter, an diesem Tag wird Ises Spross ein Zeichen sein. Viele Völker werden zu ihm kommen. Sein Wohnort wird schön sein. Elfter, an diesem Tag wird Gott wieder helfen. Er wird sein Volk retten. Sie sind in Assur und Ägypten. Sie sind in Patros, Kusch, Elam, Sinear, Hamat. Sie sind auf den Inseln im Meer. Zwölfter, Gott wird ein Zeichen für die Völker aufstellen. Er wird die Israeliten sammeln. Er wird die Judäerinnen zusammenbringen. Sie kommen von überall auf der Erde. Dreizehnter, Ephraim wird Juda nicht mehr beneiden. Juda wird Ephraim nicht mehr angreifen. Der Streit zwischen ihnen hört auf. Vierzehnter, sie werden die Philister im Westen angreifen. Sie werden die Länder im Osten plündern. Sie werden Edom und Moab besiegen. Die Ammoniter werden ihnen gehorchen. Fünfzehnter, Gott wird das Meer in Ägypten trocken machen. Er wird den Fluss Euphrat teilen. Er macht 7 kleine Bäche daraus. Die Menschen können dann zu Fuß gehen. Sechzehnter, es wird einen Weg geben für Gottes Volk. Sie kommen aus Assur zurück. Es ist wie damals, als Israel aus Ägypten kam.